Da Sie von Ihrem Standpunkt aus haben Sie vollkommen recht. Sie haben sich diese Wirklichkeit zurechtgelegt, in der hier wir, die guten Lauteren, bedroht sind durch eine Clique böswilliger Individuen, die es, denen es an der Zerstörung der Welt, Verzeihung, denen die Erhaltung der Welt, des Lebens, wie wir es kennen, von keiner Bedeutung ist. Ich finde, es ist dieses Denken, dieses einseitige Denken, diese Polarisierung. Hier sind wir die Machtlosen, die künftigen Opfer, dort sind jene machtvollen Bösen, die eben ganz, eine ganz klare Wirklichkeitskonstruktion ist, die dann ihrerseits natürlich das herbeizuführen hilft, was vermieden werden soll. Gehen wir mal ganz weg von dem globalen, weltweiten Zusammenhang und sehen wir uns die Dinge nur in einer Ehe an, wo beide Partner, eine kranke Ehe, in der beide Partner absolut überzeugt sind, selbst Recht zu haben, selbst Opfer zu sein, der andere ist entweder verrückt oder böswillig. Gerade das, da müssen wir heraus, um Gottes Willen, da müssen wir heraus, bevor es zu spät ist. Aus diesem Denken müssen wir heraus. Und das ist ja nur die eine Seite derselben Münze, die Sie jetzt eben vertraten.